Good morning. Good morning. Well, did anybody fall coming here this morning? Hat irgendjemand, what is it? Ist irgendjemand umgefallen heute Morgen hier? Good, oh good. Okay, gut. I saw one poor girl fall this morning. Ah, ich habe heute Morgen ein kleines Mädchen hinfallen gesehen. Priscilla, yesterday Priscilla wrote on her Facebook, I'm becoming an expert, what, ice walker? Yeah. Und Priscilla hat gesagt, hat gestern auf Facebook gestatement, dass sie jetzt ein Spezialist für Eislaufen ist. This is an interesting time for Berlin. Ja, es ist eine sehr interessante Zeit für Berlin, ja. Be careful, everyone. Also seid vorsichtig, jeder von euch. Okay, this morning we're continuing with our lesson on our lessons on essentials of the Christian faith. Heute Morgen machen wir weiter mit unserer Serie der Grundlagen des Glaubens. And we're number 4 on the Holy Spirit this morning. Und wir sind bei der Nummer 4, Lektion Nummer 4, der Heilige Geist. Okay, we're going to read what the Nicene Creed says about the Holy Spirit. Und wir lesen jetzt, was das Bekenntnis von Nicea sagt. Go ahead. Mhm. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. We need those lessons passed out. Yes. Go ahead and pass them out. Genau, jetzt teilen wir die Lektion aus. We have some in English, if you need English. Wir haben auch einige in Englisch, wenn ihr Englisch braucht. Nobody Keiner. English. Okay, good. Okay. Now, they're kind of strange. They have two pages. I'm sorry. Also sie sind heute ein bisschen komisch. Sie haben zwei Blätter. The printer printed it out. Didn't put it on the back side, and I thought, okay, I'm just going to leave it. Und der Printer, also der Drucker hat es halt nicht auf ein Blatt gemacht, sondern auf zwei verschiedenen. There's rooms for notes. Let's put it that way. Also, you can make notes with this kind. Ihr habt jede Menge Platz, okay, um Notizen zu machen, okay, ja? Lass uns das so nehmen. Okay. All right. Now, the Bible uses there's many different terms in the Bible for the Holy Spirit. Die Bibel benutzt unterschiedliche Bezeichnungen für den Heiligen Geist. The Spirit of God. Der Geist Gottes. The Spirit of Christ. Der Geist Christi. The Spirit of the Lord. Der Geist des Herrn. The Spirit of Truth. Der Geist der Wahrheit. Sometimes the Bible just says the Spirit. Manchmal sagt die Bibel auch einfach nur der Geist. And so all those things are talking about the Holy Spirit. Aber all diese Dinge sprechen eigentlich über den Heiligen Geist. In English it even says the Holy Ghost sometimes. Im Englischen heißt es manchmal sogar der Heilige Geist. No, well, let's see. Is it the same? Geist, also dieser Spuk. Geist. Yeah, Spuk. Yeah. So anyway. Yeah, okay. Also well, you don't have to worry about that. Also, ihr müsst euch darum jetzt keinen Kopf machen, ja? But we're all talking about the very same thing. It's not different things we're talking about. It's the same thing here. Also, wir sprechen über eine Sache und es ist nichts Unterschiedliches. So when you're reading through the Bible, don't think, okay, there's one spirit and there's another spirit and there's another. No. Also, wenn ich die Bibel lese, dann ist nicht so, da ist ein Geist, da ist wieder ein Geist, sind alles unterschiedliche. Nein, das ist eins. And so we're going to look at this. What is the Holy Spirit and how does the Holy Spirit work today? Also wir schauen uns an, wer ist der Heilige Geist und wie wirkt der Heilige Geist heute? Now there's a lot of information you have there in your lesson form, and I'm not going to go through all of it. Ihr habt jede Menge Informationen dort auf eurem Papier, aber ich werde nicht durch alles durchgehen. I'm going to just mention quickly some of the early points, and then we're going to really concentrate on how the Holy Spirit works in our lives today. Also ich werde mich auf die Anfangspunkte reduzieren und auch mich den Schwerpunkt dahin setzen, wie der Heilige Geist heute wirkt. So I'm not going to go to a lot of scriptures at the beginning here. Also ich werde jetzt nicht durch ganz ganz viele Schriftstellen durchgehen. But I want to encourage you to take these notes home and you can look at those scriptures and you can study the Bible for yourself. Aber ich ermutige euch, dass ihr diesen Zettel mit nach Hause nehmt und durch die Bibel nochmal durchgeht und das für euch nochmal untersucht. First, I want us to be very clear. The Holy Spirit is God. Ich möchte erstmal ganz klar sein. Der Heilige Geist ist Gott. He is the third person of the Trinity. Er ist die dritte Person der Dreieinigkeit. We talked about the Trinity. Wir haben über die Dreieinigkeit gesprochen. We have the Father. Wir haben den Vater. We have the Son, Jesus Christ. Wir haben den Sohn Jesus Christus. And we have the Holy Spirit. Und wir haben den Heiligen Geist. The Holy Spirit is fully God, just like Jesus is fully God and the Father is fully God. Der Heilige Geist ist vollkommen Gott, genauso wie Jesus vollkommen Gott ist und der Vater vollkommen Gott ist. He possesses all the attributes of God. Er besitzt alle Eigenschaften Gottes. Second, he performs works that no one but God can perform. Er verbringt Werke, die niemand außer Gott vollbringen kann. Very clearly in the scriptures it talks about the Spirit raising Jesus from the dead. Und die Bibel spricht ganz klar darüber, wie der Geist Jesus von den Toten auferweckt hat. That is a work of God raising from the dead. Das ist ein Werk des Herrn, vom Tod auferstehen zu lassen. Second, the Holy Spirit is a personal being. Zweitens, der Heilige Geist ist ein persönliches Wesen. It's very important for us to see that the Holy Spirit is not just an it. Es ist wirklich wichtig, es zu erkennen, dass der Heilige Geist nicht nur ein Es ist. Yeah, it's not just a how do you say it in Deutsch? I don't know how you get it in Deutsch. A thing. It's not just a thing. Es ist nicht nur ein Ding. It's personal. He's personal. He's a person. Er ist personhaft. Er ist eine Person. But he's not a visible person like we normally see. Aber es ist kein sichtbares Wesen, wie wir das normalerweise sehen. But he has personality. Aber er hat Persönlichkeit. So see, this is very important for us to realize. Also das ist jetzt wirklich wichtig, dass wir das verstehen. I was thinking about this, how some people think about experiencing the Holy Spirit. Ich habe darüber nachgedacht, wie Menschen darüber denken, wenn sie den Heiligen Geist erleben. And often we get this very, very confused concept in our mind about how the Holy Spirit will affect our lives. Manchmal haben wir so ein komisches Bild in unserem Verstand, in unserem Denken, wie der Heilige Geist so wirkt. And often the way we think the Holy Spirit may affect us is not in a personal way, but in a thing type way. Und manchmal denken wir, glaube ich, so, dass der Heilige Geist uns so beeinflusst, dass es aber so komisch ist. Also es ist so unklar. And so people get into really kind of strange beliefs. Und daher können Leute in wirklich ganz komische Glauben verfallen. Let's look at some of the personal characteristics. The Holy Spirit has personal characteristics. Also der Heilige Geist hat persönliche Eigenschaften. He has intelligence. Er besitzt Intelligenz. Now let's read this verse from 1 Corinthians chapter 2 verses 10 and 11. Uns hat Gott dieses Geheimnis enthüllt durch seinen Geist, den er uns gegeben hat. Denn der Geist erforscht alles, auch die geheimsten Absichten Gottes. Wie die Gedanken eines Menschen nur seinen eigenen Geist bekannt sind, so weiß auch nur der Geist Gottes, was in Gott vorgeht. Now, what it shows there is, what it talks about is, the spirit of man knows what's in the man. Worüber diese Schriftstelle hier spricht, ist, der Geist des Menschen weiß nur Bescheid über den Geist des Menschen. Think, and then the spirit of God knows this, what's in God. Und der Geist Gottes weiß, was in Gott vorgeht. Think about it for a moment. Denk darüber nach. Your spirit. Dein Geist. Would you consider your spirit being personal or impersonal? Würdet ihr euren Geist als personhaft oder nicht personhaft beschreiben? Wouldn't you consider your spirit really part of you, the person? Würdet ihr euren Geist nicht wirklich als Teil, als persönlichen Teil eures Selbst beschreiben? And so the expression of your spirit is in a person way. Also der Ausdruck deines Geistes ist dann auf einer persönlichen Ebene. Your spirit has personality. Dein Geist hat Persönlichkeit. It's expressed and it's known in a person form. Er ist ausgedrückt und ja, in einer persönlichen Form. That's the same with God. Genauso ist es auch mit Gott. The spirit of God is revealed in person form. Der Geist Gottes wird offenbart in personhafter Form, in persönlicher Form. And so we need to recognize he has intelligence. Wir müssen also erkennen, er besitzt Intelligenz. The Bible shows that the Spirit has emotions. Die Bibel zeigt auch, dass der Geist Emotionen hat. The Bible says, don't grieve or make the Spirit sad. Also, die Bibel sagt auch, betrübt den Heiligen Geist nicht. He clearly has emotions. Also er besitzt eindeutig Gefühle. He has a will. He knows what he wants done. Er hat auch einen Willen. Er weiß, was getan werden muss. And I have those scriptures listed for you there. Und diese Bibelstellen stehen auch alle dort. The Spirit also acts in personal ways. Der Geist handelt auch auf persönliche Art und Weise. He teaches. Er lehrt uns. Personal. Persönlich. You know, he teaches us. Er lehrt uns. The Holy Spirit commands and tells us this is what you do and this is what you don't do. Und der Heilige Geist befiehlt auch. Er sagt, das ist was du tust und das ist was du nicht tust. Now, can you see that's different than just a thing? Könnt ihr den Unterschied erkennen zu der Sache, ein Ding zu sein und ein personhaftes Wesen zu sein? Now, we get a little confused because there's pictures of the Spirit coming in forms like wind and things like that in the Bible. Manchmal sind wir ein bisschen verwirrt, weil der Heilige Geist in der Bibel auch manchmal vorkommt als Wind oder andere Dinge. And so often we start to think of the Holy Spirit as just some kind of a force, of some kind of thing that just overwhelms you. Manchmal denken wir wenn wir über den Geist nachdenken, als eine Art von Kraft, als eine Art von Ding, was dich überwältigt. He does have power. Natürlich hat er Kraft. He does move in unbelievable ways. Er wirkt in unglaublichen Art und Weise. But at the same time we need to realize he is the person of God. Aber zugleich müssen wir erkennen, hier ist eine Person Gottes. He's not just a wind. Es ist nicht bloß ein Wind. He's not just a feeling. Es ist nicht bloß ein Gefühl. He has clear personality. Er hat eine klare Persönlichkeit. And communicates to his people in that personality. Und er kommuniziert zu seinen Leuten in dieser Persönlichkeit. Let's go on to his work. Lass uns weitergehen zu seinem Tun. I'm going very quickly in this, so that I can get to the real meat of what he wants to do. Also ich behandle das jetzt sehr schnell, damit ich schnell zum Hauptpunkt komme, nämlich so wie er wirkt. The Holy Spirit and his work. Also, number three. Nummer drei, der Heilige Geist, sein Werk. He took part in creation. Der Heilige Geist war bei der Schöpfung beteiligt. War an der Schöpfung beteiligt. He inspired scripture. Er hat die Schrift inspiriert. See, under the old covenant, it was very interesting. The Holy Spirit visited certain people. Im alten Bund hat der Heilige Geist bestimmte Leute besucht. We're going to look that es ihn erschien. It's a little different today. Wir werden das noch mehr betrachten. Heute ist es anders ein bisschen. But it was in the old covenant, he would visit only certain people. Und im Alten Testament hat er nur bestimmte Leute besucht. And so the Bible says the Spirit came upon David and came upon people like let's see where are my notes here. Die Bibel sagt zum Beispiel, der Heilige Geist kam Joseph, über David, über Josef, Joshua, Samuel, oder Saul. And you saw the Spirit visiting certain people and giving them a special mission to accomplish at that moment. Und der Heilige Geist ist zu diesen Leuten erschienen, damit sie eine bestimmte Sache erfüllen können im Auftrag Gottes, genau in diesem Moment. But in a moment we'll see how he works today. Aber in einem Moment werden wir betrachten, wie der Geist Gottes heute wirkt. But number D, letter D. Also Buchstabe D. Yeah. The Holy Spirit empowered Jesus. Der Heilige Geist bevollmächtigte Jesus. And remember, last week we saw that Jesus is our example. Und erinnert euch an letzte Woche, wo wir gesagt haben, Jesus ist unser Beispiel. Jesus came and he was God incarnate, God come in the flesh. Und Jesus kam und er war der inkarnierte Gott, also Gott kam im Fleisch. So every way that Jesus functioned was an example for us as Christians today. Also jede Art und Weise, wie Jesus gehandelt hat, ist für uns heute ein Beispiel. And one of the things he did was he was completely dependent upon the power of the Holy Spirit in his life. Und eine der wichtigen Dinge ist, er war komplett abhängig von der Kraft des Heiligen Geistes. Even though he was God and the Holy Spirit was God and they're one. Und auch wenn er Gott war und der Heilige Geist Gott war. Even with that. Genau auch mit diesem Ding. He stepped down and he said, I'm going to give an example to my people. Da ist er doch runtergekommen und hat gesagt, ich werde euch ein Beispiel geben zu meinen Leuten, meinem Volk. And we have to be dependent upon the Holy Spirit for the power of God in our lives. Wir müssen abhängig sein vom Heiligen Geist für die Kraft Gottes in unserem Leben. I love this series of scriptures in Luke chapter 4. Ich liebe die Serie von Bibelversen in Lukas Kapitel 4. verses 1 and 2 show the Holy Spirit leading Jesus into the wilderness. Verse 1 und 2 zeigen, wie der Geist Gottes Jesus in die Wüste führte. Let's read this. Lass uns das lesen. Vom Heiligen Geist erfüllt ging Jesus vom Jordan weg. 40 Tage lang wurde er vom Geist in der Wüste umhergetrieben und vom Teufel auf die Probe gestellt. Die ganze Zeit hindurch aß er nichts, so dass er schließlich sehr hungrig war. Now this is interesting. Das ist interessant. It says he was filled with the Holy Spirit. Diese Bibelstelle sagt, er war vom Heiligen Geist erfüllt. And the result of that was that the Holy Spirit led him into very hard things. Und die Schlussfolgerung daraus war, dass der Heilige Geist ihn in wirklich schwierige Dinge geführt hat. You would think the Holy Spirit would lead you into an easy life. Und vielleicht denkst du, der Heilige Geist führt dich in dein leichtes, einfaches Leben. But the Holy Spirit said, "No, I got some hard things for you to face right now." Aber der Heilige Geist sagt, nein, ich habe jetzt einige harte Sachen, denen ihr begegnen müsst. He wasn't a weak person. Er war keine schwache Person. He was filled with the Holy Spirit. Er war vom Heiligen Geist erfüllt. And so here the Holy Spirit takes him right into the wilderness, into the hardest time of his life. Und gleich dann hat er Jesus direkt well, in maybe die not Wüste. The hardest, but close to the hardest. Hat Jesus ihn direkt in die Wüste geführt, direkt in diesen harten Weg. And so he's faced with all these temptations of the devil. Und er begegnete all diesen Versuchungen des Teufels. Now sometimes we don't understand what's happening in our lives. Also manchmal verstehen wir nicht, was in unserem Leben eigentlich passiert. And we look at the temptations we're facing and all of the difficulty and the struggles we're having. Und dann sehen wir auf die Versuchungen und all die Schwierigkeiten und Blockaden, die wir haben. And we say, where is God? Und wir fragen uns, Gott, wo bist du? Has he left me? Hat er mich verlassen? It might be the Holy Spirit leading you right into the wilderness. Aber es könnte auch der Heilige Geist sein, der dich total richtig in die Wüste jetzt führt. Now, the great thing is this. Aber die großartige Sache ist folgende. Jesus faces all of this trouble and all of this hardship. Jesus ging durch den ganzen Trubel und durch all dieser Härte. And in verse number 18. Und im Vers 18. Look at what verse number 18 says. Sieht, was Vers 18 sagt. Next bit. Yeah. Is it? Yeah. Yeah, good. Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr. Let's see. No, I'm sorry. Verse 14. Is it 14? 14. Yeah, there okay. we go. Okay. Also Vers 14. Erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen Gegend. So here's the result. He goes into the wilderness filled with the Holy Spirit. Also hier ist die Folge. Er geht in die Wüste hinein und wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. And because he was filled with the Spirit. Und weil er vom Heiligen Geist erfüllt war. He was able to say no to the devil. War fähig, nein zum Feind zu sagen. He was able to be successful over all of these difficulties that he was facing. Er wurde befähigt, erfolgreich zu sein gegenüber allen diesen schwierigen Herausforderungen. And the result of that. Und die Folge dessen. He comes out with the power of the Spirit. War, dass er hinauskam aus der Sache mit der Kraft des Heiligen Geistes. He comes out at a different level. Er kam hinaus auf einer anderen Ebene, auf einer höheren Ebene. And God wants to move us into new levels of life. Und Gott möchte uns in neue Level, in neue Ebenen bewegen. If you're going to be moved to a new level, you've got to face some difficulties in your life. Und wenn ihr auf eine neue Ebene geführt werdet, dann müsst ihr auch einigen Schwierigkeiten begegnen. And you experience how God through his Spirit helps you through this situation. Und ihr werdet erleben, wie Gott durch seinen Heiligen Geist euch durch diese Situation führt. He comes out with the power. Er kam hinaus mit der Kraft. And then three scriptures later it talks about in verse number 18 or two scriptures. Und ein paar Verse weiter heißt es, der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten soll ich die Freiheit bringen und das Ja ausrufen, in dem der Herr sich seinem Weg, seinem Volk gnädig zuwendet. Filled with the Spirit. Erfüllt sein vom Geist. Power of the Spirit. Kraft des Geistes. And now he begins a ministry that is being poured out upon the people. Und nun beginnt einen Dienst, der ausgegossen wird über das ganze Volk. And where he steps into a new level of ministry and the Spirit of God is touching people's lives. Und wenn er in diese, und als er in diese neue Ebene geführt wird, berührt der Heilige Geist die Leben der Leute. He's our example. Er ist unser Beispiel. This is how we also experience God. Das ist so, wie wir Gott auch erleben. And so this is how Jesus experienced the Holy Spirit. Das ist, wie Jesus den Heiligen Geist erlebt hat. So now let's go to E, and this is where I'm going to focus most of my attention today. Und darauf werde ich jetzt mich am meisten fokussieren. Under the new covenant, the Holy Spirit visits all believers. Unter den neuen Bund wirkt der Heilige Geist in allen Gläubigen. And he also visits unbelievers. Und er wirkt auch in Ungläubigen. Primarily in point number one, primarily in the way of conviction. Also primär wirkt der Heilige Geist darüber, dass er die Menschen ihrer Sünde überführt. He will visit unbelievers and he will convict them of their sin and their distance from God. Also der Heilige Geist wird diese Ungläubigen besuchen und sie ihrer Sünde überführen und ihrer Trennung zu Gott. But we need to realize the Holy Spirit is not just visiting certain people, certain believers today. Aber wir müssen wirklich realisieren, dass der Geist Gottes nicht bloß Gläubige besucht. It's not just that the preacher or the pastor is the one that the Holy Spirit is upon. Es ist nicht bloß der Prediger oder der Pastor, auf dem der Heilige Geist ist. Today the Holy Spirit is working in all believers and is available to work in great power through all believers. Heute wirkt der Geist Gottes in allen Gläubigen und er ist fähig mit der Kraft zu wirken in allen. Point number two, so we saw first of all he well let's read John 16. Okay, jetzt Johannes. Do we have that here? John 16? Okay. Okay, Johannes 16. Wenn er kommt, wird er gegen die Welt auftreten. Er wird den Menschen zeigen, was Sünde ist und was Gerechtigkeit und was Gericht. Die Sünde besteht darin, dass sie mich ablehnen. Die Gerechtigkeit besteht darin, dass Gott mir Recht gibt. Denn ich gehe zum Vater und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Das Gericht aber besteht darin, dass der Herrscher dieser Welt schon verurteilt ist. Now, I want to encourage you to be careful about how you deal with people. Ich möchte euch ermutigen, vorsichtig mit dieser Sache umzugehen, wie ihr mit Leuten umgeht. The Bible said it is the Holy Spirit that will convict the world of sin. Die Bibel sagt, es ist der Heilige Geist, der die Welt ihrer Sünde überführen wird. It doesn't say the Christians will come and convict the world of sin. Die Schrift sagt nicht, die Christen werden jetzt kommen und die Leute überführen. It's the Holy Spirit who does that. Es ist der Heilige Geist, der das tut. Sometimes we think it's my job to make somebody feel bad. Manchmal denken wir, es ist jetzt mein Job, dass sich jemand schlecht fühlt und dass ich ihm das jetzt sagen muss. We have to be so careful. Wir müssen so vorsichtig sein. The Holy Spirit is so good at touching people's hearts. Der Heilige Geist ist so gut darin, die Menschenherzen zu berühren. He knows exactly what's needed and when it's needed in a person's life. Er weiß hundertprozentig genau, was die Person braucht und wann sie es braucht im Leben. I remember, I've told you the story about Florian, this young man who came to Jesus a few years ago. Ich glaube, ich habe euch schon eine Geschichte erzählt von Florian, der zu Jesus kam ein paar Jahre zuvor. And we were, Priscilla and I were having dinner with them every couple weeks for 6 months, and I never really pressed him about accepting Jesus as a savior. Priscilla und ich, wir haben uns regelmäßig mit ihnen zum Mittag getroffen über 6 Monate hinweg, und wir haben niemals wirklich richtig über Glauben oder Gott so gesprochen. We just loved him with the love of Jesus. Wir haben sie einfach mit der Liebe Jesu geliebt. We didn't even talk about Jesus a whole lot. We didn't talk about Jesus a lot. Okay, wir haben nicht mal viel über Jesus gesprochen. And then one day, aber eines Tages, the Holy Spirit said to my heart, "Now's the time." Sagte der Heilige Geist in meinem Herzen, jetzt ist die Zeit. And I just simply said to Florian, "Are you ready to let Jesus live in your life now?" Und ich sagte einfach zu Florian, bist du bereit, den Jesus jetzt in dein Leben kommen zu lassen? The Holy Spirit had already touched him. Der Heilige Geist hat ihn schon berührt. Revealed something really deep in his life. Und hat etwas wirklich sehr Tiefes in seinem Leben offenbart. And immediately he responded. Und sofort hat er reagiert. It wasn't by my trying to make him convince him that he had to accept Jesus. Und es lag nicht an mir, ihn zu überzeugen, dass er Jesus akzeptieren musste. The Holy Spirit knew exactly how to work in his heart. Der Heilige Geist weiß genau, wie er in seinem Herzen arbeiten musste. And so we need to be very careful. Also wir müssen wirklich sehr vorsichtig sein. Sometimes we can drive people away. Manchmal können wir Leute sogar wegführen. Sometimes we our pressure on people and try it, we do it with good intentions. Manchmal legen wir einen Abdruck auf Menschen und wir tun es natürlich mit guten Absichten. But we need to trust God. Aber wir müssen Gott vertrauen. Can you trust God? Könnt ihr Gott vertrauen? Does he know how to do things in a good way? Weiß er, wie er die Dinge in einem guten, auf einer guten Art und Weise tut? And he can do things supernaturally. Und er kann übernatürliche Dinge tun. You know, so if we're just really just trusting him and being sensitive to him. Wenn wir ihm einfach vertrauen und ihm gegenüber sensibel sind. Being careful not to take things into our own hands. Wenn wir vorsichtig sind, die Dinge nicht in unsere eigenen Hände zu nehmen. Then the Holy Spirit can work and touch somebody's life in a wonderful way. Dann kann der Heilige Geist wirken und arbeiten im Leben der Menschen auf eine wunderbare Art und the Weise. The second way that the Holy Spirit works today is that he opens the scripture to us and makes it alive and reveals Jesus to us. Der zweite Punkt ist, wie der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist erleuchtet die Schrift und offenbart Jesus Christus. A person can be reading scripture and it's just another book. Eine Person kann die Bibel lesen und es ist einfach nur wie ein Buch. But the Holy Spirit, when the Holy Spirit comes, he can open these same words. Aber wenn der Heilige Geist kommt, dann kann er diese gleichen Worte offenbaren und öffnen. And these words become living bread to us. Und diese Worte bekommen lebendiges Brot für They uns. Become life to us. Sie werden Leben für uns. And that's one of the works of the Holy Spirit. Und das ist eine der Taten des Heiligen Geistes. He reveals who Jesus is and the reality of Jesus to us. Er offenbart, wer Jesus ist und auch die Realität Jesu. The Holy Spirit is so important, church. Der Heilige Geist ist so wichtig, Gemeinde. We are not left alone. Wir wurden nicht alleine gelassen. It is not that God is in heaven. Es ist nicht so, dass Gott im Himmel ist. It is not just that Jesus walked 2000 years ago on this earth. Es geht nicht nur darum, dass Jesus vor 2000 Jahren auf dieser Erde wandelte. It's not that God is a far, far away. Es ist nicht so, dass Gott fern weg ist. God is here with us right now. Gott ist hier mit uns, genau jetzt. He is revealing himself to us. Er offenbart sich selbst uns. That is through the Holy Spirit. Und durch den Heiligen Geist. He is the person of the Holy Spirit comes and makes God alive to us. Die Person des Heiligen Geistes kommt zu uns und macht Gott lebendig in uns. Makes his word alive to us. Es macht das Wort lebendig für uns. I can see Jesus. Ich kann Jesus sehen. I can know him. Ich kann ihn kennen. I can hear him speak to me. Ich kann ihn zu mir sprechen hören. Not with physical eyes. Nicht mit meinen menschlichen Augen. But with spiritual eyes. Aber mit geistlichen Augen. And it's a real experience. Und es ist ein echtes Erlebnis. It's not just imagination. Es ist nicht nur eine Vorstellung. Reality. Sondern die Realität. God reveals himself to us today through the Holy Spirit. Gott offenbart sich uns heute durch den Heiligen Geist. And it is so exciting. Und das ist so aufregend. Let's read the scriptures. John 16, 13 and 14. Johannes 16, Vers 13 und 14. Just 14. You only have 14? Okay. Okay. Ja, okay. Aber wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch anleiten, in der völligen Wahrheit zu leben. Was er euch sagen wird, hat er nicht von sich selbst, sondern er wird euch nur sagen, was er hört. Er wird euch jeweils vorbereiten auf das, was auf euch zukommt. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er an euch weitergibt, hat er von mir. So he's going to reveal, the Holy Spirit's going to reveal Jesus to us. Also der Heilige Geist wird Jesus uns offenbaren. That is exciting. Und das ist aufregend. Again, we're not alone. This is also so noch cool. Einmal, wir sind nicht alleine. He comes to us. Er kommt zu uns. And it's through the Holy Spirit. Und das ist durch den Heiligen Geist. Nummer drei. The Holy Spirit baptizes his people into the body of Christ. Der Heilige Geist tauft Menschen in den Leib Christi. 1. Korinther 12, 13. 1. Korinther 12, Vers 13. Denn wir alle, Juden wie Griechen, Menschen im Sklavenstand wie Freie, sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib, in Christus eingegliedert und auch alle mit demselben Geist erfüllt worden. Now, this is an amazing supernatural thing that happens. Also, das ist eine erstaunliche übernatürliche Sache, die passiert. I've been in probably 35 nations. Ich war in ungefähr 35 Nationen. And I've met Christians all over the world. Und ich habe Christen überall auf der Welt kennengelernt. And it is amazing how it just seems like when you meet someone, you've known them for years. Und es ist so erstaunlich, wenn du jemanden triffst. Manchmal hast du das Gefühl, du kennst diese Person schon für Jahre. You just feel so comfortable with them, and they just feel like family. Und du fühlst dich so wohl mit ihnen, und es fühlt sich wie Familie an. We have been supernaturally baptized into the body of Christ. Wir wurden übernatürlich getauft in den Leib Christi, was and die Gemeinde ist. And we are family. Und wir sind Familie. And that's what we feel in our spirits. Und das ist auch, wie wir uns im Geist fühlen. There is not this big distance. Es ist nicht diese große Entfernung und Distanz. It's an amazing thing that happens. Es ist eine total erstaunliche Sache, die dort passiert. And I know you understand that. Und ich weiß, ihr versteht das. Nummer 4. The Holy Spirit directs and enables evangelism. Der Heilige Geist dirigiert und ermöglicht Evangelisation. I gave the example about Florian. Ich habe euch das Beispiel von Florian gegeben. Let's read two things from Scripture, Acts 1:8 and Acts 8:29. Zwei Dinge, die wir jetzt lesen, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Okay, dann. 1:8. Okay, we don't have 1:8, we just have 20. Okay, that's okay. Okay. But 1:8, you shall receive power after the Holy Spirit has come upon you. Also, da heißt es, ihr sollt diese Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch ist. And you shall be witnesses unto me. Und ihr sollt meine Zeugen sein. Both in Jerusalem. In Jerusalem. In Judea. In Judea. In Samaria. In Samarien. And to the ends of the earth. Und bis zu den Enden der Welt. Power to be witnesses. Die Kraft, Zeugen zu sein. The person of the Holy Spirit comes into us. Die Person des Heiligen Geistes kommt in uns. And so we have power to be witnesses. Und nun haben wir die Kraft, Zeugen zu sein. And here's an example of being a witness. Und hier ist ein Beispiel, ein Zeuge zu sein. 8:29. Der Geist Gottes sagte zu Philippus: Lauf hin und folge diesem Wagen. So here's the Holy Spirit inside of him, and he says, okay, do this really, really weird thing, Philip. Also, Heilige Geist ist jetzt in mir, und er sagt mir plötzlich: Tu dieses unglaublich verrückte Ding gerade. Go and stand next to this chariot. Komm und setz. Folge jetzt diesem Wagen. Why? Warum? He probably didn't understand why. Wahrscheinlich hat er nicht verstanden, warum. All he understood was the Holy Spirit was saying to him, go stand there. Alles, was er wusste und hörte, war, dass der Heilige Geist ihm sagte, komm und steh dort. The Holy Spirit knows how to evangelize. Der Heilige Geist weiß, wie man evangelisiert. He knows where we need to be. Er weiß, wo wir sein müssen. He knows what we need to be doing and what we need to not be doing. Und er weiß, was wir tun müssen und was wir nicht tun müssen. And so if we will listen to him, und auch wenn wir ihm zuhören, he will do the work. Dann wird er die Arbeit tun. Philip stands next to the chariot. Philippus steht also jetzt neben dem Wagen. And then all of a sudden, he realizes what's going on. Und urplötzlich versteht er, was überhaupt vor sich geht. He hears the man inside reading from the book of Isaiah. Er hört dort einen Mann vorlesen aus dem Buch Jesaja. And the man saying, I don't understand this. Und der Mann sagte sich, ich verstehe das gar nicht. So Philip says, also sagte Philippus, do you want to understand? I know what it means. Möchtest du es denn verstehen? Ich weiß, was es bedeutet. It was the Spirit of God that said, this is where you need to be, Philip. Und es war der Geist des Herrn, der sagte, das ist, wo du jetzt gerade sein musst, Philippus. Let's not just use our own intellect. Lass uns nicht bloß unseren eigenen Intellekt nutzen. It's a good thing to want to win people to Jesus and to want to see people experience the love of God. That's a wonderful thing. Es ist total gut, Leute zu Jesus führen zu wollen. Das ist ein gutes Ding. But we don't approach it just in our own intellectual way. Aber wir erreichen das nicht nur in unserem eigenen intellektuellen Weg. We say, Holy Spirit, you lead us and direct us and show us how to do the things. Wir sagen, Heiliger Geist, führe uns und leite uns und zeige uns, wie wir die Dinge tun sollen. And he will do it. It's amazing. Und er wird es tun. Das ist erstaunlich. Next, the Holy Spirit lives in every believer. Nächster Punkt, der Heilige Geist lebt in jedem Gläubigen. Now, we're a Pentecostal church. Ja, nun, wir sind eine Pfingstgemeinde. We believe in Pentecostal experience like you see in the book of Acts. Wir glauben an die pfingstlichen, also an Pfingsten, wie es was dort passiert ist. Ja. Yeah. Yeah, okay, but I want to make it very clear. I don't believe that everybody who does not have a Pentecostal type experience, people who do not have a Pentecostal experience are not Christians. I don't believe that. Also ich will noch mal eine Sache klarstellen. Ich glaube nicht, dass Leute, die jetzt kein Pfingsterlebnis persönlich in ihrem Leben haben, dass diese Leute keine Christen wären. They are absolutely, you can absolutely be a Christian and not have a Pentecostal type experience. Absolut, du kannst Christ sein ohne ein Pfingsterlebnis. Romans chapter 8 verse 9. Römer Kapitel 8 Vers 9. Ihr aber seid nicht mehr von eurer eigenen Natur bestimmt, sondern vom Geist, so gewiss der Geist Gottes in euch Wohnung genommen hat. Wer diesen Geist, den Geist von Christus, nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. You cannot be a Christian and the Holy Spirit not be working in your life. Du kannst kein Christ sein, ohne dass der Heilige Geist in dir wirkt. So, non-Pentecostals who have been born again by God. Also Nichtpfingstler, die wiedergeboren wurden durch Gott. Absolutely, the Holy Spirit is working in their lives. Und natürlich arbeitet auch der Geist Gottes in ihnen. Absolutely, the Holy Spirit is alive inside of them. Er ist lebendig in ihnen, absolut. You cannot be a Christian without that happening. Du kannst kein Christ sein, ohne dass dies geschieht. Now the next point, number 6. Der nächste Punkt, Nummer 6. And this is where Pentecostals. This is where the Pentecostal thing comes alive a little bit more. Und das ist, wo Pfingstler glauben, dass es ein bisschen wichtiger ist. There's a little difference between having the Holy Spirit and being filled with the Holy Spirit. Es gibt einen Unterschied darüber, den Heiligen Geist zu haben und vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Or to be baptized in the Holy Spirit. Oder auch im Heiligen Geist getauft zu sein. And we believe very clearly the Scripture teaches that all Christians can be filled and baptized with the Holy Spirit. Und wir glauben, dass jeder Christ gefüllt und getauft werden kann mit dem Geist Gottes. Not all Christians are, nicht alle Christen sind das. But all Christians can be. Aber alle Christen können das. And this word baptized means to be fully immersed in. Und das ist, wo Taufe meint, dass man total eintaucht. It's like water where the person goes under the water. Es ist so, als wenn die Person unter Wasser geht. And that's what that word baptized means. Und das ist genau das, was dieses Wort Taufe meint. And so if you look through the book of Acts, throughout Christians were baptized in the Holy Spirit. Und wenn ihr Apostelgeschichte lest, dann seht ihr, dass alle Leute mit dem Heiligen Geist getauft wurden. And they were filled with the Holy Spirit. Und sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Ephesians chapter 5 verse 18 tells us to be filled with the Spirit. Und Epheser 5 Vers 18 sagt uns, wir sollen vom Heiligen Geist erfüllt sein. And we won't read it. Acts 1:5 says John, it says very clearly, John would baptize with water, but Jesus would baptize with the Holy Spirit. In Apostelgeschichte 1 Vers 5 heißt es ganz klar, Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet bald mit dem Geist Gottes getauft werden. And I want to encourage every one of you. Und ich möchte jeden von euch ermutigen. Don't just have a little experience with the Holy Spirit. Habt nicht nur so ein kleines Erlebnis mit dem Heiligen Geist. Don't just say, Jesus, forgive me, and that's it. Sagt nicht einfach nur, Jesus, vergib mir, und das ist es nun. I want to just go to heaven. Ich möchte einfach nur in den Himmel. You should want to be filled with God. Ihr sollt gefüllt werden mit dem Geist Gottes. You should want to have him totally immersing your whole life. Ihr solltet danach verlangen, dass euer ganzes Leben dort eintaucht. So that you can be the person God wants you to be. Damit ihr die Person sein könnt, die Gott euch sein lassen möchte. And we'll talk, there's a little bit more here, we'll see what he does. Jetzt sagen wir, okay, just go on. Okay, so he's in all believers. Which one? Let's go to number 8. Mm-hmm. Number 8, he empowers Christ-like living. Nummer 8, der Heilige Geist ermächtigt die Gläubigen. It's not by our own strength that we can be the Christian God wants us to be. Es ist nicht aus unserer eigenen Kraft heraus, dass wir die Christen und die Leute sein können, die Gott haben möchte. That's why it's so important to be filled with the Holy Spirit. Darum ist es so wichtig, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. You don't have the power to live the Christian life. Ihr habt nicht die Kraft, ein christliches Leben zu führen. You don't have the power to change your heart. Ihr habt nicht die Kraft, euer Herz zu verändern. You don't have the power to be able to do the things that God wants you to do in the way he wants you to do them. Ihr habt nicht die Kraft, die Dinge zu tun, die Gott möchte, dass ihr tut. But the Holy Spirit comes in and he empowers us to be the person we need to be. Aber der Heilige Geist kann in euch kommen und er befähigt euch, die Dinge zu tun und das zu sein, was ihr sein sollt. Nummer 9. Wir werden die Frucht des Geistes Gottes in uns leben lassen. Number 10. Nummer 10. We're instructed to live controlled by the Holy Spirit, not controlled by our flesh. Wir sind darauf angewiesen, vom Heiligen Geist kontrolliert zu leben und nicht vom Fleisch. We see that in Romans 8:13. Wir sehen das in Römer 8, Vers 13. Galatians 5. Galater 5. And Galatians 6. Und Galater 6. And it says very clearly that we need to put to death. Now these are Christians. They need to put to death the works of the flesh. Also er spricht zu Christen und er sagt, ihr müsst diese Dinge des Fleisches den Tod geben. These are Christians. Und das ist, er redet mit Christen, es geht um Christen. And they're told, put to death the deeds of the flesh by the power of the Spirit. Und er sagt, legt euer Fleisch, gebt eurem Fleisch dem Tode hin durch die Kraft des Geistes. You really want to have the Christ-like life inside of you? Möchtet ihr wirklich ein Jesus-ähnliches Leben in euch haben? You really want to be walking with God? Möchtet ihr wirklich mit Gott wandeln? You really want your character changed? Möchtet ihr wirklich, dass euer Charakter verändert wird? The way you do it is by the Spirit helping you put to death the deeds of the flesh. Die Art, das zu tun, ist, dass der Heilige Geist euch hilft, die Dinge des Fleisches, die nicht gut sind, einfach abzugeben, dem Tod zu geben. And then he gives you the power to do those things. Und dann gibt er dir die Kraft, diese Dinge zu tun. Number 11. Nummer 11. The Holy Spirit gives spiritual gifts to believers. Der Heilige Geist schenkt den Gläubigen Geistesgaben. Spiritual gifts enable people to minister beyond their natural ability. Also Geistesgaben befähigen die Menschen, zu anderen zu dienen in einer übernatürlichen Art und Weise. I've had many experiences with supernatural gifts. Ich habe viele Erlebnisse mit übernatürlichen Gaben. The Holy Spirit revealing something that could not be known otherwise. Der Heilige Geist offenbarte zum Beispiel Dinge, die man sonst die nicht gekannt werden. So a person's life was changed. Also Leute wurden verändert. Das Leben wurde von ihnen wurde verändert. Perhaps their spirits healed or their bodies healed. Vielleicht wurde ihr Geist geheilt oder ihr Körper geheilt. It's amazing. Es ist erstaunlich. Number 12. The Holy Spirit knows the mind of God. Nummer 12. Der Heilige Geist kennt das Denken Gottes. I don't know what God thinks. Ich weiß nicht, was Gott denkt. I don't know what's the best thing to do. Ich weiß nicht, was das Beste ist zu tun. God does know. Aber Gott weiß es. And he can reveal it to us. Und er kann es uns offenbaren. Through the Holy Spirit knows. Durch den Heiligen Geist, weil der Heilige Geist alles weiß. So we have this open ear. Also wir haben jetzt dieses offene Ohr. And number 13. Nummer 13. The Holy Spirit speaks to us and guides us and leads Christians and the church. Der Heilige Geist spricht, leitet und führt Christus und die Gemeinde. Revelations 2:7. Let's read that. Offenbarung 2, Vers 7. Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Do we have an ear to say, Holy Spirit, what are you saying to us? Haben wir das Ohr zu hören, Heiliger Geist, was sagst du uns? Or are we just using our minds? Oder benutzen wir einfach nur unseren Verstand? Trying to figure it out. Und versuchen es selbst zu lösen. We need to be listening. Wir müssen zuhören. Holy Spirit, speak. Heiliger Geist, sprich. Reveal yourself. Offenbare dich selbst. Reveal God's will to my to me. Offenbare Gottes Willen. And when we will listen, he will speak very clearly. Wenn wir zuhören werden, dann wird er auch sehr klar zu uns sprechen. So I want to end with Luke chapter 11, verse 13. Ich möchte enden mit Lukas 7, Vers 14. And I want to encourage you to go back and read this whole lesson and study this lesson. Und ich bitte euch, da einfach das nochmal alles durchzugehen, die ganze Lektion. But Luke 11, 13, go ahead and read. Genau, und dort steht: So schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? You know, I've talked so much just now about the importance of the Holy Spirit working in our lives. Ich habe gerade so viel über die Wichtigkeit gesprochen, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. You know, the Bible doesn't say just be filled one time. Wisst ihr, die Bibel sagt nicht einfach nur seid erfüllt einmal. Don't just experience the Holy Spirit one time and walk away from that. Erlebt den Heiligen Geist nicht nur einmal und geht dann davon weg. But be continually filled. aber seid ständig erfüllt. Over and over. Immer und immer wieder. And so I want to encourage you. Also ich möchte euch ermutigen. To pray with a sincere prayer. Ein ernsthaftes Gebet zu sprechen. And that sincere prayer being, Holy Spirit, I want you to be alive in me and fill me up. Und dieses ernsthafte Gebet soll sein, Heiliger Geist, ich möchte, dass du mich erfüllst und dass du lebendig in mir bist. I want everything that you offer to me today. Und ich möchte alles, was du mir heute anbietest. I need you, Holy Spirit. Ich brauche dich, Heiliger Geist. I need your power working in my life. Ich brauche deine Kraft, die in mir in meinem Leben wirkt. Father, thank you for not leaving us alone.